seiner Masse gleichgesinnter, unter den monotonen Hammerschlägen maschineller Musik, Rausch und Ekstase. We'll be right back. es noch normal war. Und gleichzeitig fühle ich den Druck, die Eier nicht umschwimmen und darum packen. Irgendwas sage und durchdrehe und frei und am Ende und ich will keine Mutter. Einfach mein Text nicht sagen, dass ich was über die Mutter mache. Ist das nicht, dass ich da bin oder bei dir? Aber ich weiß nicht. Thank you.